Thanks. Angefangen hat alles mit der Schauspielerin Jane Birkin. Für sie entwarf die französische Firma Hermès Anfang der 80er Jahre eine Tasche und benannte sie nach ihr. Der Beginn einer unglaublichen Karriere. In Monaco werden heute Second-Hand-Exemplare des Design-Klassikers versteigert. Für Zehntausende Euro. Wir erwarten heute hier für unsere Hermès-Auktion in Monaco ungefähr 700.000 Euro Umsatz. Und der Star heute ist hier diese Himalaya-Bag von Hermès. Wunderbare Arbeit. Das Besondere ist eben dieser weiße Aspekt, nicht, des Krokodils. Und warten da um die 50.000 Euro. Vor allem Stars haben die Taschen bekannt gemacht. Kim Kardashian trägt sie, Julia Roberts, J.Lo. Heidi Klum posiert mit ihr. Und Victoria Beckham soll angeblich 100 besitzen. Karine Menasch hat über 70 Exemplare. Für sie noch lange nicht genug. Diese Farbe heißt Electric Blue. Ich mag sie, weil ich sie nicht habe. Ich habe zwar eine aus Alligatorenleder, aber ich will sie auch in, sie nennen es Togo-Leder haben. Ihr Favorit heute ist aber ein Kelly-Modell von 1991 aus Stoff. Ich bin verliebt in diese Tasche. Ich mag diesen sportlichen Look. Sie ist wirklich sehr schön. Und ich liebe diese Farben. 50.000 Euro Taschengeld ist sie bereit, heute auszugeben. Wenn es um Hermès-Modelle geht, könnte das knapp werden. Allerdings gelten die Kultobjekte inzwischen auch als kluge Wertanlage. Mit einer besseren Rendite als Gold und Aktien. Das weiß auch die Sammlerin Nicola Boncompagni aus Rom. Es ist schon nicht schlecht, eine Hermès-Tasche zu tragen, außer wenn es regnet. Dann mache ich das nicht, weil dann ist die gute Investition in Gefahr. Das Erfolgsgeheimnis der Marke ist simpel. Die Taschen sind einfach immer ausverkauft. Obwohl ich Kundin bin, muss ich mich auf die Warteliste schreiben lassen und etwa ein Jahr auf eine spezielle Birkin oder Kelly Bag warten. Für besonderes Leder vielleicht sogar länger, weil überall auf der Welt eine große Nachfrage herrscht. Wir müssen also warten. So ist das nun mal. So viel Geduld hat Nicola Boncompagni nicht. Sie kauft Secondhand. Über 20 Stück stehen in ihrem Ankleidezimmer. Eine Art Taschenmuseum. Schätzwert mehr als 250.000 Euro. Ich suche besonders gern etwas, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Oder etwas, was sehr schwer zu finden ist. Das hält mich am Leben. Überall auf der Welt nach einem Teil Ausschau zu halten, das ich noch nicht habe. Das ist sehr wichtig für mich. 14% Rendite errechnete ein Online-Händler. Eine Geldanlage in echtem Kroko. Das ist meine Lieblingstasche. Das ist eine Birkin Bag Kroko in 30 cm. Sie ist wirklich mein Schatz. Auf einer Auktion würde sie zwischen 30.000 und 60.000 Euro einbringen. Christiane Beierhaus forscht im Bereich Luxusgüter und sieht in der restriktiven Verkaufspolitik eine Strategie. Ich schätze die Knappheit so ein, dass es eine künstliche Verknappung ist. Man könnte sie natürlich, alle befriedigen, die den Wunsch haben, so eine Tasche zu besitzen. Aber damit würde man die Begehrlichkeit nehmen und einen der Luxuscodes sozusagen, die ein Luxusgut ausmachen, dann verschwinden lassen. Und zu den Luxuscodes gehört neben der Handwerkskunst, neben dem Prestigeeffekt, neben der Geschichte, die dazu gehört, auch, dass es ein rares Gut ist. Und deshalb floriert der Markt mit Taschen aus zweiter Hand. Der Hamburger Online-Händler Rebell hat sich darauf spezialisiert. Mindestens 7.000 Euro kosten neue Hermès-Taschen. Gebrauchte sind oft deutlich teurer. Der Hauptmotivator oder sagen wir mal einer der Hauptgründe, dass unsere Kundinnen hier bei uns die Taschenmodelle wie Birkin oder Kelly erstehen oder gerade entsprechend auch noch die Birkin für einen teureren Preis als den man gegebenenfalls in der Boutique bezahlen müsste, ist mit Sicherheit der, dass sie einfach ansonsten gar keine Chance hat, die Taschen in absehbarer Zeit auch wirklich verlässlich zu bekommen. Lieber eine teure als gar keine. Birkins und Kellys sind besonders gewinnbringend. Natürlich nur, wenn sie echt sind. Sowas bekommen wir hier auch nicht jeden Tag rein. Sehr schön. Ich schaue mir jetzt noch mal kurz die ganzen Metallteile und die Innenverarbeitung an. Mhm. Die Nahtführung sind es akkurate Stiche. Sieht man da auch die Handarbeit? Das verwendete Material muss von exzellenter Qualität sein. Das ist ganz, ganz wichtig. MS hat wirklich 1A Leder, was verwendet wird. Etwas anderes kommt bei denen gar nicht ins Haus. Da muss man sich anschauen, sind die Metallteile akkurat angebracht? Ist der Schriftzug wirklich fein sauber in das Metall punziert? Dieses 33.900-Euro-Modell ist echt teuer. Wenn wir einmal mit der Typografie hier vorne, dem MS-Schriftzug auf der Tasche anfangen, sieht man hier, dass der Stempel sehr schön in das Leder eingeprägt ist, so wie man das auch bei MS erwarten darf. Im Vergleich dazu bei der Fälschung sehen wir hier, dass die Typografie sehr unsauber und auch schon viel zu doll in das Leder geprägt wurde, sodass hier an der einen oder anderen Stelle die Farbe schon verschwommen ist. Ein weiterer Unterschied bei beiden Taschen ist zum Beispiel auch das Schloss. Wenn man sich einmal die Oberfläche des Materials anschaut, sieht man, dass diese sehr unsauber, schon fast verschwimmend ist. So würde man das bei MS niemals vorfinden. Fast jede 10. Tasche, die Ihnen angeboten wird, ist ein Fake, produziert meistens in Asien. Die Fälschungen werden heutzutage immer besser. Die Fälscher achten wirklich auf jedes einzelne Detail, versuchen wirklich dem Original immer näher zu kommen. Ganz interessant ist hier zum Beispiel, dass wir sogar einen gefälschten Staubbeutel haben. Wenn man jetzt einmal den einen Staubbeutel mit dem anderen vergleicht, sieht man eine minimale Abweichung in der Farbe des Stoffes. Wenn man den Stoff einmal anfühlt, ist da wirklich ein Unterschied zu merken. Dieser Stoff ist wesentlich glatter als dieser. Das ist das Original, das ist die Fälschung. Allerdings ist das natürlich für einen Laien sehr, sehr schwierig zu erkennen. In Monaco kommen an diesem Tag insgesamt 46 Birkin und Kelly Klassiker unter den Hammer. Der Schätzwert liegt bei 700.000 Euro. Viele Stammkunden bieten telefonisch. 19.000. 21.000. Danke. Dann der Rolls-Royce der Auktion. Das Modell Himalaya. 42.000. Möchten Sie auf 44.000 gehen? Bei 45.000 ist der Zuschlag. Inklusive Versteigerungsgebühr bedeutet das 70.000 Euro. Karim Menaschs Favorit dagegen fast ein Schnäppchen. 8.000, Karim. 13.500. Möchten Sie bei 14 mitgehen? Bei 15.000 liegt schließlich der Zuschlag. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es gab um die Gelbe den reinsten Bieterkrieg. Es war ich gegen das Telefon. Und es ging immer weiter, bis zu 15.000. Ich sagte mir, das ist zu viel für eine kleine Canvas-Bag. Man muss ja dreimal 10% drauflegen. Das wären 30%, also 15.000 plus 4.500. Das sind fast 20.000. Das ist einfach zu viel für eine Tasche aus Segeltuch. Eine Bankerin kaufte kürzlich ein pinkfarbenes Modell als Investment für ihre Tochter. Das Mädchen ist 3 Jahre alt.